Der arme Peter wankt vorbei, gar langsam leichenblass und scheu. Es bleiben fast, wie sie ihn sehen, die Leute auf den Straßen stehen. Flüstern sich ins Ohr, der stieg voll aus dem Grab hervor. Ach nein, ihr lieben Jungfräulein, der steigt erst in das Grab hinein. Verloren seinen Schatz, drum ist das Grab der beste Platz, wo er am besten liegen mag und schlafen.